Pfeffergurken und Gnosis von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Wissen. Die heimischen Regale leerten sich und der unabwendbare Zeitpunkt, an dem es je galt, die Vorräte erneut aufzustocken, rückte für Herrn S. in unmittelbare Nähe. Ein mulmiges Gefühl breitete sich, wie schon so oft, in seinem Magen aus, als er daran dachte, die trauten vier Wände bald verlassen zu müssen, um nun nach der Stadt zu reisen. Bereits gestern polierte er für diese Ausfahrt emsig seine alten Lederschuhe und sparte dabei nicht mit der guten Wichse. Die Sonntagskleidung lag bereit und der in die Jahre gekommene Filzhut wartete nur darauf, seiner Bestimmung zugeführt zu werden. Als er es bereits fertig gekleidet, den Haustürschlüssel umdrehte, zitterten seine Finger für einen kurzen Augenblick. In solchen Situationen neigten sie bereits früher dazu, und nur ein langsames, tiefes Durchatmen und die Bildung einer starken Faust vermochten diesen, seinen Zustand der geistigen Rege und Nervosität zu mindern. Just in dem Moment, in welchem er die Wohnungstüre öffnete, vernahm er es, ein vom Treppenhaus kommendes, lautes Poltern, was ihn schulterhochreißend zusammenfahren ließ. Dieser plötzliche Lärm vermochte seine noch vor kurzem so ruhige, heile Welt aufs Tiefste zu erschüttern. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Auch